Habt ihr noch einen Mikroständer hier? Nein. Nee, doch, kannst du nicht den nehmen? Nein. Achso, nur ein Ständer oder auch mit? Ach, ich bin ein Ständer, Mann, ey. Schnell, einer muss ihn machen. Macht den einer mich gut, Leute. Der Bass wird frei. Oh, das ging aber schnell.